mich in Flammen stehen, muss ich hier weg. Ich will nicht in Flammen aufgehen. Jetzt, da alle Dinge um mich in Flammen stehen, muss ich, wenn ich zu ihr will, durchs Feuer gehen. Oh, wie ich's dreh und wende, mein Spiegelbild spricht Bände. Vor jedem Anfang kommt ein Ende. Der Mann im Spiegel weiß nicht, wie es weitergeht. An und für mich ist es ziemlich verführerisch. Ich schließ die Augen, atme aus und lasse los. Sieh, der Mann im Spiegel weiß nicht, wie es weitergeht. Das Ende des Tunnels wird nicht härter. Gegen Steuer und zwecklos Kurs halten zu riskant. Allein mit dem Rücken zur Wand. Kurs halten zu riskant, allein mit dem Rücken.